Abschnitt 20 aus dem Gold- und Silberland von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erster Teil, 20. Kapitel. Kapitän Nye litt wirklich schwer an Rheumatismus. Der alte Herr, der sonst die Güte und Liebenswürdigkeit selbst war, konnte in den Anfällen seiner Krankheit recht unangenehm werden. Er gebärdete sich zuweilen ganz rasend. Ich hatte aber selbst einmal gesehen, wie er einen Kranken mit der größten Geduld und Hingebung pflegte, und da nun die Reihe an ihn gekommen war, sich pflegen zu lassen, so sollte es mich auch nicht verdrießen. Mochte er weiter toben, wie er wollte, mich störte das nicht im Mindesten in meiner Seelenruhe, denn, ob nun meine Hände müßig oder beschäftigt waren, mein Geist war Tag und Nacht unablässig an der Arbeit. Ich änderte und besserte an den Plänen zu meinem Hause und überlegte mir, ob ich das Billardzimmer nicht lieber ins Dachgeschoss anstatt neben den Speisesaal verlegen solle. Ferner versuchte ich betreffs der Polstermöbel im Salon zu einer Entscheidung zwischen Grün und Blau zu gelangen. Ich gab an sich der letzteren Farbe den Vorzug, fürchtete jedoch, Staub und Sonnenlicht würden ihr zu viel Schaden tun. Sodann war ich zwar entschlossen, den Kutscher in eine bescheidene Livree zu stecken, dagegen noch unschlüssig betreffs des Bedienten. Haben musste ich einen solchen ganz entschieden, es wäre mir aber lieber gewesen, wenn er ohne Livree hätte anständig erscheinen und seine Obliegenheiten versehen können, weil mir vor so viel Prunk einigermaßen bange war. Und doch fühlte ich, da mein Großvater auch Dienerschaft, aber ohne Livree, gehabt hatte, eine gewisse Neigung, ihn oder doch wenigstens seinen Geist auszustechen. Endlich brachte ich auch die Europareise in ein gehöriges System, die Reisestrecken und die für eine jede derselben bestimmte Zeit. Alles wurde erwogen und geordnet. Nur eins, nämlich, ob die Reise von Kairo nach Jerusalem per Kamel durch die Wüste oder lieber zu Wasser nach Beirut gehen sollte, um von dort mit einer Karawane fortgesetzt zu werden, blieb unentschieden. Inzwischen schrieb ich alle Tage an die Freunde in der Heimat, setzte sie von meinen Plänen und Absichten in Kenntnis und wies sie an, sich nach einer hübschen Wohnung für meine Mutter umzusehen und sich über den Mietspreis zu einigen, bis ich käme. Ferner beauftragte ich sie, meinen Anteil an dem Landbesitz unserer Familie in Tennessee zu verkaufen und den Ertrag dem Witwen- und Waisenfonds des Typografenvereins zu überweisen, dem ich seit langem als eifriges Mitglied angehörte. Nachdem ich den Kapitän 9 Tage lang gepflegt hatte, befand er sich etwas besser, war aber noch sehr schwach. Während des Nachmittags hoben wir ihn auf einen Stuhl und gaben ihm ein alkoholisches Dampfbad, dann machten wir uns daran, ihn wieder zu Bett zu bringen. Dabei musste äußerst behutsam zu Werke gegangen werden, denn das leiseste Anstreifen verursachte Schmerzen. Gardina hielt ihn an den Schultern und ich an den Beinen, als ich in einem unglücklichen Augenblicke stolperte, so dass der Kranke schwer auf das Bett fiel und Höllenschmerzen empfand. Er fluchte, wie ich nie in meinem Leben etwas gehört habe, und versuchte in seinem Zorn einen Revolver vom Tische zu reißen, den ich schnell wegnahm. Nun schrie er, ich solle das Haus verlassen, und schwur hoch und teuer, wenn er wieder auf den Beinen sei, wolle er mich umbringen, sobald er meine habhaft würde. Das war nur eine vorübergehende Wut, die nichts zu bedeuten hatte. Ich wusste, dass er es in einer Stunde vergessen, vielleicht sogar bedauern würde, aber im Augenblick ärgerte es mich doch ein wenig und ich beschloss daher, nach Esmeralda zurückzugehen. Da er auf dem Kriegspfade ist, dachte ich, wird er wohl imstande sein, sich selbst zu helfen. So aß ich zu Abend und trat dann, sobald der Mond aufging, meine 9 Meilen lange Fußwanderung an. Als ich auf der Höhe ankam, welche die Stadt überragt, fehlten noch 15 Minuten zu 12 Uhr. Ich warf einen Blick auf den Hügel jenseits der Schlucht und sah im hellen Mondenschein, wie anscheinend die halbe Bevölkerung des Städtchens sich um den Eingang zur Grube des weiten Westens drängte. Jubelnd hüpfte mein Herz und ich sagte zu mir selbst, »Heute Abend haben sie eine neue Schicht eröffnet und ganz gewiss eine reichere als je.« Ich ging zuerst darauf zu, kehrte mich aber wieder ab, indem ich mir sagte, die Grube würde ja nicht davonlaufen und ich sei für heute Nacht genug auf den Bergen herumgeklettert. Ich ging weiter durch die Stadt, und als ich an einer deutschen Bäckerei vorüberkam, stürzte eine Frau heraus und bat mich, doch mit ihr hereinzukommen und ihr beizustehen. Ihr Mann habe einen Anfall von Wahnsinn. Ich ging hinein und fand, dass sie recht hatte. Der eine Anfall, den er hatte, konnte für 100 gelten. 2 Deutsche waren drinnen und versuchten, ihn zu halten, richteten aber nicht viel aus. Ich lief die Straße ein Stück hinauf und klopfte einen schlafenden Doktor heraus, der halb angekleidet mitging. Alle 4 rangen wir dann mit dem Verrückten, gaben ihm Arznei, begossen ihn mit kaltem Wasser und ließen ihm zur Ader, was mehr als eine Stunde dauerte. Die arme deutsche Frau besorgte das Weinen dazu. Als der Kranke endlich ruhig war, zogen der Doktor und ich uns zurück und überließen ihn seinen Freunden. Es war kurz nach 1 Uhr. Als ich müde, aber gut gelaunt durch die Türe unserer Hütte trat, erblickte ich beim trüben Licht einer Talgkerze Higby, der am Tische saß und wie blödsinnig auf den Zettel von meiner Hand stierte, den er in seinen Fingern hielt. Er sah bleich, alt und abgemagert aus. Als ich stehen blieb und ihn fragend ansah, richtete er nur einen stumpfsinnigen Blick auf mich. Ich sagte, Higby, was ist denn? Wir sind ruiniert. Wir haben die Arbeit nicht getan. Der blinde Gang ist anderweitig belegt. Ich hatte genug gehört. Kummervoll und gebrochenen Herzens sank ich auf einen Stuhl. Noch eine Minute zuvor war ich reich gewesen und von Eitelkeit geschwellt. Jetzt war ich ein demütiger Bettler. Noch eine Stunde saßen wir da, beschäftigt mit Gedanken, mit eitlen und nutzlosen Vorwürfen gegen uns selbst, mit der unaufhörlichen Frage, warum habe ich nur dies und warum habe ich nur jenes nicht getan? Aber keiner von uns sprach ein Wort. Endlich begannen die gegenseitigen Mitteilungen und das Geheimnis klärte sich auf. Higby hatte sich auf mich, ich mich auf ihn und wir beide hatten uns auf den Faktor verlassen. Welche Torheit! Zum ersten Mal hatte der gesetzte und stramme Higby eine wichtige Angelegenheit dem Zufall überlassen und der auf ihn fallenden Verantwortlichkeit nicht voll entsprochen. Ach, er hatte meinen Zettel eben erst zu Gesicht bekommen und war wenige Augenblicke vor mir zum ersten Mal, seit wir uns getrennt, wieder in die Hütte getreten. Auch er hatte an jenem verhängnisvollen Nachmittag einen Zettel für mich zurückgelassen. Er war vor das Haus geritten, hatte durch das Fenster geschaut und da er in Eile war und mich nicht sah, den Zettel durch eine zerbrochene Scheibe in die Hütte geworfen. Hier war derselbe die 9 Tage ungestört liegen geblieben. Er lautete: Versäumen Sie nicht, die Arbeit vor Ablauf der 10 Tage zu tun. W. ist durchgekommen und hat mir einen Wink gegeben. Am Monosee soll ich ihn treffen und von dort werden wir heute Abend weitergehen. Diesmal, sagte er, werden wir Sie sicher finden. W. bedeutet natürlich Whiteman. Diese 3-mal verfluchte Zementader. So ging es zu. Ein alter Geizhals wie Higby konnte dem Zauber der Aufregung über den geheimnisvollen Zementunsinn gerade so wenig widerstehen, als er sich des Essens hätte enthalten können, wäre er am Verhungern gewesen. Monatelang hatte Higby von dem wunderbaren Zement geträumt, und so war er jetzt gegen seine bessere Einsicht fortgegangen und hatte es darauf ankommen lassen, dass ich für die Sicherheit des Besitzes einer Grube sorge, die 1 Million unentdeckter Zementadern aufwog. Man hatte die beiden diesmal nicht verfolgt. 9 Tage lang konnten sie ungestört in den Bergschluchten suchen, ohne dass sie die Ader gefunden hätten. Da überfiel ihn auf einmal eine entsetzliche Angst, es möchte irgendetwas dazwischen gekommen sein, wodurch die zur Sicherheit unseres Besitzrechts an dem blinden Gange erforderliche Arbeit verhindert würde, und sofort machte er sich eiligst auf den Heimweg. Er hätte Esmeralda zu rechter Zeit erreicht, wäre ihm nicht unterwegs sein Pferd zusammengebrochen, so dass er einen großen Teil der Strecke zu Fuß zurücklegen musste. So geschah es, dass wir zu gleicher Zeit von verschiedenen Enden her in die Stadt kamen. Er war indes energischer als ich, denn er ging schnurstracks nach dem weiten Westen, anstatt gleich mir vom Wege abzuschweifen, und trotzdem traf er 5 oder 10 Minuten zu spät dort ein. Die Bekanntmachung war bereits angeschlagen, die Wiederbelegung unanfechtbar vollzogen, und die Menge zerstreute sich rasch. Noch bevor er den Platz verließ, erhielt er einige weitere Mitteilungen. Der Faktor war seit der Nacht, wo wir die Grube belegt hatten, nirgends in der Stadt zu sehen gewesen. Wie es hieß, war er in einer Sache, bei der sich's um Leben und Tod handelte, telegrafisch nach Kalifornien berufen worden. Jedenfalls hatte er keine Arbeit getan und die wachsamen Augen der Gemeinde hatten hiervon Notiz genommen. Um Mitternacht jenes schmerzenreichen Tages wurde daher unsere Erzader belegbar und bereits um 11 Uhr stand der Berg schwarz von Leuten, die bereit waren, die Wiederbelegung vorzunehmen. Das war die Menschenmenge, die ich gesehen, als ich mir, Dummkopf, der ich war, eingebildet hatte, man habe einen neuen reichen Gang aufgeschlossen. Als Mitternacht verkündet wurde, schlugen 14 Mann, gehörig bewaffnet und bereit, ihr Verfahren zu verteidigen, ihre Bekanntmachung an und verkündeten ihr Besitzrecht an dem blinden Gange unter dem neuen Grubennamen Johnson. Aber der Faktor, unser Geschäftsteilhaber, erschien nun auf einmal mit gespanntem Revolver und erklärte, wenn sein Name nicht mit in die Liste aufgenommen werde, würde er die Gesellschaft Johnson ein wenig lichten. Er war ein mannhafter, kräftiger, entschlossener Bursche, von dem man wusste, dass er hielt, was er sagte, und so kam es zu einem Vergleich. Sie schrieben ihm 100 Fuß gut, während sie sich selbst die üblichen 200 vorbehielten. Zufolge der aufregenden Nachricht von einem neuen Erzfunde wandten Higby und ich am nächsten Morgen der Stadt den Rücken, froh, den Schauplatz unserer Leiden verlassen zu können. Nach 1 oder 2 Monaten voll harter Arbeit und Enttäuschung kamen wir noch einmal nach Esmeralda zurück. Da hörten wir, dass die Gesellschaft vom weiten Westen und die Johnson'sche sich zusammengetan hatten, so dass das auf diese Art vereinigte Vermögen 5000 Fuß oder Kuxe betrug und dass der Faktor aus Furcht vor einem möglichen langwierigen Rechtsstreit und im Hinblick auf die Schwierigkeiten eines so gewaltigen Besitzes seine 100 Fuß für 90.000 Dollar in Gold verkauft und sich in den Osten heimbegeben hatte, um des Geldes froh zu werden. Wenn die Aktien jetzt, da die Gesellschaft 5000 Anteile zählte, solchen Wert hatten, so schwindelte es mir bei dem Gedanken, was sie wert gewesen sein würden, als es nur unsere ursprünglichen 600 waren. Es war derselbe Unterschied wie zwischen einem Haus, das 600, und einem solchen, das 5000 Menschen gehört. Wir würden Millionäre gewesen sein, hätten wir einen einzigen kurzen Tag mit Hacke und Spaten auf unserem Eigentum gearbeitet und uns so den Besitztitel gesichert. Vor einem Jahre erhielt ich von meinem geschätzten und in jeder Weise schätzenswerten einstigen Mitmillionär Higby aus einem obskuren kleinen Bergmannslager in Kalifornien die Nachricht, er sei nach 9 oder 10 Jahren voll Schicksalsschlägen und mühseligen Ringens endlich so weit, um über 2500 Dollar verfügen zu können und gedenke, nun einen bescheidenen Obsthandel anzufangen. Wie würde ihn ein solcher Gedanke beleidigt haben zur Zeit, da wir in unserer Hütte Pläne zu Europa reisen und zu Häusern von braunem Sandstein und auf dem Russenhügel schmiedeten? Ende von Abschnitt 20.